RTL, Background am Gespräch. Heute ist der internationale Frauentag. Gleichstellung an der Arbeitswelt. Da gefällt gehen Frauen sind Thema lo beim Maxim Gillen. Guten Morgen, Maxim. Guten Morgen. Zanta rund 100 Jahre gut den 8. März genutzt für den Kampf für mehr Rechte für Frauen aufmerksam zu machen. Und damit auch auf alle Formen von Gewalt gegen Frauen, genau wie auf Diskriminierung und Exploitation. Und dafür profitieren wir dann auch heute, um Weltfrauentag für genau das ein Thema zu machen. Wir haben heute im Studio sind Gleichstellungsminister Jurico Bakkes, Zentralsekretärin von der Frauensektion vom OGBL Milena Steinmetzer und Präsidentin von der Assoziation Stimme von den Überlebenden Anna Pinto. Guten Morgen, Jalgo. Guten Morgen. Zu Lützburg hat ihn als Frau genau dieselbe Rechte wie Männer. Frauen können dieselbe Schulen und Berufe machen. Sie können dezidieren, ob oder wen sie bestürden, was sie mit ihrer Suche machen und ob sie können wollen oder nicht. Lützburg hat offiziell auch kein Gender Pay Gap mehr. Es gibt also keinen Unterschied mehr an dem, was Männer und Frauen für dieselbe Arbeit verdingen. Als dann lo, Manns, dann also im kleinen Lützburg, haben alles ein richtiger Punkt der Gleichberechtigung. Schrummel und Ron. Ich meine nicht, dass noch immer spät eine Urwen laut dem European Institute for Gender Equality, das Komparativ von allen europäischen Ländern aus Lützburg auf der 7. Platz, das ist nicht so schlecht. Wir sind über der europäischen Moyenne, was Egalität der Genre angeht. Wir waren auf der 7. Platz, das ist natürlich auch noch spät eine Urwen, wenn ihr guckt, was auf der Welt geschieht, auch die europäischen Statistiken. Ich meine, da haben wir noch ganz viel zu machen. Melina Steinmetzer, wie gesagt, ich denke, dass du definitiv noch Sachen zu machen sind. Also, voilà, wollen wir gucken, die du den Gender Pay Gap angeschaut, dass voilà, eine Rechnung, die offizielle Rechnung aus, die wo zu Lützburg dann empfangen kann, keine noch steht mehr gut, ich meine, wenn du an die Teile gucken geht, merkt ihr, dass du aber noch Probleme sind und dass es noch immer nicht eine Gleichberechtigung an der Arbeitswelt gibt und dass du definitiv noch Mesuren musst, noch Platz gesagt geben, für das zu verbessern. Wie reagiert er dann darüber, wenn er dann Engagement für mehr Gleichberechtigung als überflüssig oder nervig empfunden wird? Oder ein Pinto vielleicht? Ja, da muss ich einfach weitermachen und ja, Kritik ist immer einfach, mit, ja, das schon soll ich einfach nicht ich will nicht zelebrieren, muss ich einfach weitermachen. Das wird immer gesagt, wenn ich etwas verändern will, also nicht immer einfach, aber das ist eben so. Das lohnt sich nicht. Ja, das ist mir dann egal. Das ist gar Verantwortung von einer ganzen Gesellschaft. Wir genau. Hat den internationalen Frauentag, mit das ist nicht just für Frauen, wo das dann auch die Thematiken sollen ein bisschen gefordert gehen und angesprochen gehen. Das ist eine ganze Gesellschaft, y compris Männer. Mir gerade dir als Gleichstellungsminister, ich kann mir vorstellen, dass es aber vielleicht heute zu Hause kriegt, muss das dann lo und das daraus vieles gut. Wie reagiert dann darüber, ohne dass ihn lo den Leuten die Meinung lo komplett nie lehrt? Ich höre das ganz oft. Ich höre das ganz oft und ich habe natürlich eine ganz klare Meinung dazu. Und dafür gesehen ich auch dadurch, dass wir am Minister für Legalität und la Diversité mega kurz machen, wirklich ganz, ganz wichtig auf ganz vielen Ebenen. Wir haben freudig am Regierungsrat den neuen nationalen Plan für Gleichberechtigung angeholt. Das ist Kontribution von 16 Ministerien. Das ist für mich dass dort auch eine Sache, wo auch nicht nur die Mega kann schaffen, aber wo am Anfang eine ganze Regierung auch gefordert ist, weil man an all Domänen ziemlich von der Gesellschaft aber nach ja, spät noch oben haben, ob das am Sport ist, ob das an der Kultur ist, ob das an der Gesundheit ist, ob ganz viele Plätze, und da geht es wirklich darum, dann zusammen zu schaffen, an diesen, den nationalen Aktionsplan, wie gesagt, den hat dann spezifisch Initiativen für die Situation zu verbessern. Wie fragil sind dann die Akien der Rechte, die an den letzten Jahren und Jahrzehnten erkämpft gehofen? Vieles davon hast du aber schließlich gesetzlich verankert. Ich meine, du, haben wir auch als Plattform Chef, wo der OGBL eben auch Member ist, auch du wählst das Jahr zum Beispiel die Rechte auf Auftreibung auch als eh von unseren Fokus-Sujeten das Jahr auch also entschied, für eben auch, wie zum Beispiel eine Forderung nur vier zu bringen, für die Auftreibung an die Konstitution anzubannen, für das die Rechte mehr den höchsten Schutz empfangen können. Haben. Ich meine auch das, all die Sachen muss ich immer bewusst sein, und ich sage in einem internationalen Kontext, wie schnell das kann in Backlash kommen. Und ich meine, das ist etwas, was man haut ein bisschen erleben, gerade international, aber auch, voilà, das letzte Beschwerde von der Netkal losgehen, dass es so ein, voilà, ein antifeministischen Backlash gibt, wo eben, voilà, Misogynie an all die Sachen rum salonfähig gehen, Schritt für Schritt weiß, und das haben wir über die letzten Jahre gesehen, dass nicht nur in etwas, was du kurzfristig einfach so abkommen hast, aber das hat ja schon über die letzten Jahre gekommen gesehen, und das ist einfach, aber trotzdem erschreckend, wie das die letzten Monate und Jahre nach Fahrt gewonnen hat, auch wie schnell du Rechte von Frauen und auch Minoritäten auf Ruhe gestalt gehen. Und ich meine, das ist übrigens wichtig, dass wir auch zu Lützburg eben auch dann aus der internationalen Solidaritätsgedanke, aber eben auch einfach für uns Frauen zu Lützburg zu schützen, immer darüber pochen, dass du keinen Millimeter waschgerät hast und dass man just anfangen an die richtige Richtung weitergehen. Anna Pinto, hat dir das auch so erschreckt, wie sehr das gegangen ist? Ja, wenn ich ein bisschen gesagt habe, was an den anderen Ländern, ich meine, Amerika ist das beste Beispiel, nach der Election von Herrn Trump, die Rechte von den Frauen gehen zurück, überall, brauche ich nicht so weit zu gehen, wenn ich gesagt habe, was in unseren Opa-Ländern geschieht, wie zum Beispiel die leider bekannten Affäre Pelicot, dass ein Mann, dass da 50 Männer über den wehrlos Frau hier fallen, und dann nicht eines besseres Fanden für ein Gericht, für zu sagen, ja, mit dem Mann hat man ja aber gesagt, für okay. Das macht Angst. Das macht wirklich Angst, dass sich da sieht, dass du 50 Männer von bis wirklich kultiviert Männer, dass die einfach so ein Schuljahr wird ein okay kriegt vom Mann. Also, geht Frau ein bisschen so wie ein Sach. Voilà, ich kann machen, was ich will. Der Mann hat ja gesagt, für okay, das ist ja meine Frau, ich kann machen, Matthias, was ich will. Das ist erschreckend schon, ja. Ja, und dann meine ich doch wirklich gewissen versuchen, auf so vielen Niveauen, da das wirklich, wirklich haarsträubend und von Backlash, also Backlash, Pushbacks, das gesehen wir an Lützburg, ja. Wird da nicht, wir leben ja nicht an einer Bühl und der Errungenschaften von den letzten Jahren, Jahrhunderten, gehen wir mal so, die gehen halt wirklich auf vorgestellt. Also hier geht es ja aber um München. Rechte, Frauenrechte, das sind Menschenrechte. Aber wenn wir über Lützburg raus an der Europäischen Union gucken, dann auch just die Schieferen mal gucken, Frauen, die verdienen Männer pro Stunde, 13% schätzen nur von Europa, nicht von Lützburg. Frauen haben niedrige Pensionen, 29% Männer wie Männer. Ein Drittel von Frauen sind einfach von physischer oder sexueller Gewalt. 50% von Frauen sind Viktimen von sexueller Belästigung. 75% von Männern besetzen ministerielle Plätze, schätzen nur von Europa. Das ist, wir meinen, wir wären so ganz fortgeschritten an Europa. Sind wir auch par rapport vielleicht zu ganz vielen anderen Plätzen auf der Welt, mehr allein die Schiffe weisen, dass wir noch viel zu machen haben, auch zu Lützburg. Du hast schon Pensionen nur gespart, kommen wir gehen dann mal bis auf Dabisch gucken, und wir gucken dann mal kurz bis auf Lützburg. Hat Fedro kurz zugeschaut, den Gender Pay Gap gehört zu Lützburg offiziell nicht mehr. Milena Steinmeister vom UGBL hat schon angedeutet, dass das auch eine Methode ist, für zu rechnen. Man kann ihn doch ganz anders gucken, weil an aber verdingen Frauen und der Moyenne und absoluten Zöllen immer nach Männer wie Männer. Für was? Also die Rechnung, die eben die offizielle Definition vom Gender Pay Gap, die guckt den Stundenlohn. Und der Stundenlohn, da haben wir zu Lützburg vielleicht ein bisschen eine Spezialsituation par rapport zu anderen Ländern. Da haben wir nämlich Sektoren, wo viele Frauen arbeiten, die entweder also Funktionäre sind, natürlich sie haben den Akkord Salarial, an denen, voilà, da sind Gehälter ja dann festgelöst, oder sie haben ganz gut Kollektivverträge. Wenn wir nur über den Gesundheitsbereich schwätzen, wenn wir über den ganzen Sozialbereich schwätzen, natürlich Edukatrissen, Astronomen, und sozialen an all die Berufe, die haben Kollektivverträge, die zuletzt also wo von den Besten vom ganzen Land sind. Und die Stadt sind Bereiche, wo ganz viele Frauen arbeiten, wo allgemein auch viele Leute arbeiten. Und da natürlich durch Transparenz an den Gehälter, durch den Kollektivvertrag, dann auch natürlich keine Diskrimination zwischen Männern und Frauen kann gemacht gehen. Die Stadt ist ein extrem wichtiges Stadtmal als Analyste gesehen. Und dann, wenn ihr da guckt, geht aber trotzdem natürlich noch Bereiche, auch wo Frauen auch auch über repräsentiert sind an die ganz, ganz schlechten Dinge. Du schaust mal da vom Netzwerk, vom Oreca, vom Commerce, wo voilà, die ganze, also die größte Nähe von Leuten auf dem Mindestlohn sind. Das ist, voilà, die haben so ein bisschen da eine Situation, wo zuletzt ein bisschen anders aus von der Struktur von der Arbeitswelt wie in anderen Ländern, wo man andere Länder am Gesundheitsbereich oder so, da viel mehr nicht so viel verdienen wie zuletzt. An Tisch studiert und natürlich dann auch Bereiche, wo Frauen viel schaffen, Männer Hechpeien haben. Die Stadt, wenn ich auf den Tor guckt, kann ich am Fungal da gucken, dass man schon auf verschiedene Bereiche fortschrittlich sind und an anderen eben noch nicht so. Aber wenn ich dann eigentlich noch Hand drunter nach dem Detail geht, gesagt ihnen, dass es, wenn ich das Jahresgehalt guckt, da ist es schon eine andere Situation. Ob das Jahresgehalt gesehen, da haben Frauen noch immer Männer suchen, wie Männer, wo ihr könnt, das könnt vielleicht zum Teil durch Primen und so weiter, die vielleicht mehr dann um Männer ausbezahlt gehen, wie auch Frauen, das könnt ihr in allem durch Bonussen, also da haben wir noch immer eine Karte von 30%, wo Männer mehr Bonus ausbezahlt kriegen, zum Schluss vom Monat. Wenn wir das Jahresgehalt gucken, dann haben wir schon einen Unterschied. Was dann aber noch mehr wichtig ist, dass wir dann noch gucken gehen, wen schafft Teilzeit. Und da haben wir bald 5% mehr Frauen, 5-mal mehr Frauen, die Teilzeit schaffen, am ganzen 36% von den Frauen, die Teilzeit schaffen. Das müsste natürlich dann auch noch, also da kann ich ob 40 Stunden in der Woche abrechnen, aber wirklich geht hun die Frauen, die nicht der Tisch, die haben aber dann einen Halbdachsplatz zum Beispiel an hun um einen vom Monat und um einen vom Jahr, dadurch einfach Männer suchen, die sie können benutzen für zu leben. Und da sind wir dann direkt bei dem nächsten Problem, und zwar die ganz viele Frauen mit niedrigen Pensionen dann. Genau. Und die dann, wie groß ist das Problem dann zuletzt? Das gibt für Urgeschwart, und du leihen wir zuletzt über dem europäischen Durchschnitt. Du leihen wir, sind wir Spitzenreiter zusammen mit Holland und Malta, wo man bei den Residenten geguckt, bei 41% ekartischen Pensionen von den Männern und den Frauen sind. Das heißt, Frauen haben zu Lützburg 41% Männerpension wie Männer. Das ist schockant und das ist auch sicherlich bedingt durch voilà, die Struktur von der Arbeitswelt über den letzten Jahrzehnten und das löst organisch automatisch geht das immer mehr klang, die Prozentage, mehr das aber ein akutes Problem haut. Wenn wir gucken, Mindestrand, von all den Leuten, die Mindestrand kriegen, sind 80% Frauen. Mindestrand bleibt bei 2.300 €. Da sind wir wirklich bei einem ganz akuten Risiko der Pauvreté von den Frauen zu Lützburg am Alter. Und da das auch eine Situation, die ist komplett unfair wirklich. Also die Frauen haben ja nicht Interruption der Karriere gemacht oder Teilzeit geschafft, weil sie daheim auf der Kusch laufen. Die haben das gemacht, weil sie Responsabilitäten an der Familie überholt haben, weil sie die Kinderbetreuung, also die größten Teile davon gedroht haben, weil sie daheim Arbeit gemacht haben, weil sie andere Familienmitglieder betreuen, pflegen. Das ist all die Sachen, dass sie nicht, dass die Frauen nicht, also Männer schaffen für suchen und du wenn sie einfach Männer schaffen und einfach ein Schild leben. Nee, die Frauen, also da das auch eine europäische Statistik, du an Europa machen Frauen noch immer 2-mal mehr unbezahlten Arbeit. Da hängt das dann zusammen und da ist dann eine direkt finanziell die Diskriminierung über das ganze Karriere geguckt und darüber raus am Alter. Und da ist etwas, was unbedingt muss angepackt werden. Jürgen Backes, die Regierung will es an dem Bereich, ob es zu anderen? Also ich denke, Madame Steinmetz hat die Situation perfekt beschrieben. Ich kann am Anfang nicht viel dazu beitragen. Und ich denke, auch haben Gewerkschaften eine wichtige Rolle zu spielen. Es sei denn eben auch immer, dass Frauen viel mehr unbezahlten Arbeit machen. Das tut natürlich heute einen großen Impact. Wir schwätzen von Pensionsreform und ich meine auch Gender-Dimension an der Diskussion als eben auch ganz wichtig. In anderen Wolle, denen muss gucken und die Regierung wird das auch machen. Du hast den Finanzminister gefordert, schätze von der Individualisierung. Ich meine auch das, wenn wir da kriegen, da soll ja das Jahr eine Proposition auf den Tisch kommen, so steht es am Koalitionsakkord. Ich meine, auch das kann ein Term wirklich etwas dazu beitragen. Wer kennt das konkret helfen? Heute haben wir ein Steuersystem, wo am Anfang in am besten dafür bei weg könnt, wenn ein erstens bestört ist und zweitens am Anfang einen an der Koppel nicht schafft. Voilà. Und das hat sich so über die Jahre entwickelt, dass das gut erklärt ging, mit dem Resultat, dass dann effektiv Frauen Männer geschafft haben. Das heißt, sie hatten Männer Pension, sind noch dann teilweise aufhängig, was nicht gut ist für eine Frau. Und ich meine, mit einem neuen System kann in die Sachen ändern, da das auch nichts, was von Haut auf Mauer kann an Platz gesagt gehen. Da das schon etwas ganz, ganz Kompliziertes, was über eine lange Zeit muss auch begestaltet gehen. Ich meine, da das aber etwas, was die Regierung wird packen. Also zuletzt habe ich schon gesagt, dass mehr wie ein Drittel von den Frauen im Beruf sind, die nicht voll schaffen. Beim Gros von den Frauen ist das, weil sie sich zumindest eine Zeit lang dann um die Kinder kümmern. Wie freiwillig ist die Decision, für beide Kinder daheim zu bleiben? Viele Frauen betonen ja, dass sie genau das so wollen. Für was ist das dann trotzdem ungerecht oder ist das richtig? Ist das die höchste Form von Emanzipation? Wie seht ihr das? Ich meine, dass du das sind. Das ist ein ganz kompliziert Froh, weil es eben ganz viele verschiedene Situationen gibt. Es gibt Frauen, voilà, die mit den Schwert treffen und so weiter, aber du vielleicht nicht unbedingt immer sich ganz bewusst sind, was das für finanzielle Konsequenzen hat, aber was für ein Risiko noch da verbunden sind. Wenn es das auch angesagt, die mehr als Gifur drin ist, dass man, dass die Leute, die hier Arbeit reduzieren oder auch eine Interruption Karriere man automatisch informiert gehen, was das bedeutet finanziell nur für Pension, dass so am Anfang so ein automatischen Message rausgeht, ein Brief rausgeht, wo alles draufsteht, wo auch erklärt ist, was wen sich kann volontär assurieren. Also da sind eben auch das promoviert, da sind Leute, die sehen, da wäre vielleicht eine Idee, aber weiter zu kotisieren, trotzdem viel genug am Alter, voilà, eben auch mehr urige Pension zu holen. Und die andere Sache ist, dass man auch da muss voilà, gucken, dass die dadurch, dass es ja aber dann oft an der Kopplung eine finanzielle also Ungerechtigkeit oder nicht ungerecht, mehr ein Unterschied gibt zwischen dem Mann und der Frau, dann ist natürlich auch meistens dann der Schwamm einfach zu sagen, okay, dann, wenn ich von den zwei zu daheim soll bleiben oder Teilzeit soll schaffen, gut, dann ist es meistens Thema dann mit kleiner Pei. Und da, dass du nicht unbedingt in Schwamm, dass es muss die Frau sein, das einfach so, dass es oft an der Kopplung so ist und du willst dann den Schwamm so gemacht. Eine andere Sache, die ich schon noch betonen wollte, ist, mit der Frau von der Freiwilligkeit zu Teilzeit, es gibt auch ein Phänomen, mehr so nennen temps partiel subi, also Leute, die eben gerade am niedrigen Lohnsektor, am Nettoyage, am Orik und so schaffen, die nicht einen Kontrakt vom Patron Vollzeit kriegen, weil der Patron gerne so viel wie möglich Flexibilität will haben, so viel wie möglich kleine Kontrakte haben, und die Leute wollen gerne mehr Stunden kriegen, aber sie haben einfach keine Aktie dazu. Das ist ein anderes Phänomen, was man aber stimmt mich dann auch echt positiv, dass mir Schwarze von Teilzeit arbeitet, wo effektiv die meisten Frauen das noch machen, wo man aber gesehen bei den Männern, dass du ein Croissance hast. Ich denke, kommen wir da vielleicht du auch mehr bei der Egalität, bei den Frauen, aber ich weiß nicht, du schenkst Kurve, aber ein bisschen Ruf zu gehen an etwas wie Congé Parental, wo man heute schon gesehen, dass mehr Männer wie Frauen Congé Parental holen, sodass man gesehen, aber du schon ein Evolution. Evolution war noch löst, mehr Evolution, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ob der einerseits Kredin als Mom ganz tags von allen Seiten erklärt oder überhaupt als Eltern, wie wichtig ist das, kann er nicht zu viel und zu lang früher betreuen zu lassen. Der andererseits fördert ihn aber auch Ungleichheit, wenn ihn dann für kann er am Job zurückschraubt. Was ist dann richtig? Was, wenn ihn dann noch will, mich kurz treten am Job, für Kinder bei den Kindern zu sehen, ist das dann auch falsch? Oder wie finde ich den Spagat? Ich meine, das ist aber ein Froh, die sich relativ viel Ältere noch für alle Frauen aber noch stellen. Ich meine, wir sehen wirklich, dass auch die Ungleichheiten an der Koppel wirklich verstärkt auftreten am Moment, wo Connor bei der Familie dabei kommen. Also wo da dass du den Moment, wo auch Haushalt, Arbeit und so weiter immer mehr, nicht mehr so gerecht abgedeckt wird an Koppeln, die vielleicht für Drohne aber mehr in 50-50 Beziehungen gefordert haben. Wie meint man sich da mal Gedanken darüber, über Frühbetreuung oder wie kann das? Vielleicht einerseits manchmal noch Gedanken drüber, aber andererseits, also das war mehr eben auch als Lesungsaussatz wirklich gesehen, den die größten Unterschied gibt machen, als dass am Fungerhol allgemein mit Arbeitszeit reduziert gehen. Also dass am Fungerhol die zwei Geschlechter voilà, allgemein Männer für Suche muss schaffen gehen und dadurch auch die unbezahlte Arbeit kann mehr gerecht abgedeckt gehen und dann in zwei und ich meine, das ist sicherlich sinnvoll, dass voilà, Kinder können nicht eben von einer Struktur und ja, einer du hin und her gedreht gehen, mir das eben auch einfach, dass die Zeit an der Familie, dass die voilà, respektiert wird, dann auch eben groß, mir groß geht. Ich meine, du hast auch wichtig, dass man dann Sachen bedankt, das macht bedanken, wenn man an einem Kommerz zum Beispiel lo, die Öffnungszeiten wollen liberalisieren. Aber das tut eine direkte Konsequenz, ob all die vielen Frauen, die do, schaffen an dem Bereich, an die lo von morgens von der Woche bis oben 10 Uhr, müssen für Verfügung sein, für schaffen zu gehen, da stellen sich dann direkt an den Runner Frauen von Transport, aber eben auch von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Mhm. Jürgen Kubakis, was ist die Position von der Regierung dazu? Die Massagen an dem Bereich sind nämlich nicht so ganz klar. Weil die Regierung nämlich effektiv, dass Frauen so sehr wie möglich im Voll schaffen, müsst ihr viel mehr Konzepte wie Ganztagsschulen investiert, die respektive Bereich viel mehr qualitativ hochwertige Betreuungsplätze, oder nicht? Ja, absolut. Ich meine, das ganz, ganz richtig. Ich meine, ich kann auch nur so ein persönliches Message, dass Frauen sollen aber gucken, dass sie unabhängig sind, dass sie auch zur Gesellschaft und zu unserer Ökonomie kontribuieren. Das schenkt mir aber wirklich etwas ganz Wesentliches. Mir hunhaut, war das früher nicht gauf, trotzdem ganz viele Strukturen, wo kann er abgepasst gehen. Ich meine, das wirklich wesentlich. Wir haben halt ja, große Ganze an unserer Ökonomie, aber auch Frauen. Das ist mir schwierig, dann trotz allem. Ne? Ja, ich meine, du, da das auch in all Koppeln, dass ja auch nicht nur all Menschen bestört oder an enger Koppel, für sich die richtigen Lesungen zu finden. Ich meine, wir sollen aber nicht, wir schwätzen immer von Talent Attraction, Talent Retention, auch an unserer Ökonomie. Und wir haben so viele Talente an unserem Land und das sind auch Frauen. Und die sind auch gebraucht an unserer Gesellschaft, an unserer Ökonomie. Wenn wir auch da mehr Egalität hätten um Arbeitsmarkt, das hat eine enorme Plus-Value für unsere Ökonomie, auch für den PIB von unserer Ökonomie. Das ist ganz, ganz sicher. Sind dann als Strukturen, was Transport, hat man am Stand mal zugeschaut, mehr eben noch Kinderbetreuung, sind die dann schon bereit dafür? Also ich meine, du hast ganz viel gemacht gehen über die letzten Jahre. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Sache von der Organisation. Ich meine, der will, der kriegt sich da im Prinzip einfach organisiert. Mhm. Was soll da dann zu den Forderungen, die dann von der Steinmeister schon gemacht haben, von Reduktion von Arbeitszeit, von den Breven, die rausgeschickt gehen, für die Leute zu informieren. Sind das Pisten, die für euch auf Ruhe kommen oder ist das, was so viel Wunsch denken? Hatte ich für drin richtig verstanden, dass er von der Öffnungszeit noch geschwärzt hat. Ja, also ich will nicht richtig verstanden, von wegen Schifferin da geschwärzt hat. Die doch, meine ich, Sondesarbeit mentioniert. Voilà, ich meine, Sondesarbeit am Kommerz hier im Land, das ja einfach effektiv wirklich nicht neiz. Just das Lohai, was hier proposiert, gut, ja, das hat funktioniert über den Derogation. Ja, mit lauter Menge aus. Es gibt halt schon ganz viele Sektoren, wo es Sondes geschafft wird. Das wissen wir am Horeca, am öffentlichen Transport, auch am Bereich von der Santé. Ich meine, das wissen wir. Die Öffnungszeiten gesetzt zu scheiert auch nicht Dabischtsrecht. Gewerkschaften unterschreiben wir auch trotzdem regelmäßig Kollektivverträge, wo die Sondesarbeit von Feier ab 8 Stunden dann gehoben wird. Ja, das eben immer am Kader. Das dürfen sie wahrscheinlich dann auch nicht machen, wenn das Salarien nicht gäbe, arrangieren. Ich meine, es gibt ja aber auch. Oder wenn sie etwas an Kontrapartie kriegt. Genau. Studentinnen, die vielleicht einfach Sondes wollen schaffen. Ein anderes Thema ist natürlich dann auch Work-Life-Balance. Ich bin da auch ganz dodo viel. Ich finde das zwar nicht ganz viel im Moment, aber das ist natürlich auch eine Wolle. Wie gesagt, ich weiß so nicht genau, von wegen Schifferin das schwätzt, aber das Sonntagsabend, das ist wirklich nicht neiz. Und ich meine noch nicht, dass da so viel Wert ändern, respektive dass das soll gegen Frauen gesteuert sind. Ça va. Bei der Education, laut Frage statistisch gesehen 4. Das spiegelt sich an der Berufswahl, aber wir nur nicht Migrationssuche. Studieren Frauen das falsch? Das meint ich nicht, dass unbedingt das falsch studieren. Ich bin Architektur studiert und du war immer am Studium war man immer ziemlich ausgedacht, also 50%. Wenn ihr dann nur guckt, die nur tatsächlich dann am Beruf arbeiten, da sind da schon Männer, und dann noch, die sich da selbstständig machen und ein Büro aufmachen, da sind dann noch viele Männer. Und das sind Sachen, wo ihr merkt, da sind irgendwo Barrieren, dass nicht das unbedingt Frauen und Männer da irgendwie an der Sache stören, mehr, dass es vielleicht Barrieren sind, wie zum Beispiel, dann von einem Kavall die Kanner kriegen, dann ist die froh, von der Kannerbetreuung und so weiter, die dann aber vielleicht mehr noch immer die Responsabilität von den Frauen aus an der Koppeln und dann geht vielleicht guckt, okay, wo kann ich vielleicht irgendwie mit dem Diplom durch auch nicht schaffen und nicht mehr an dem Bereich schaffen, wo ich dann im Privatmarkt dann mich schwierig platzen, also auch gerade den Bereich wird viel Überstunden, viel Flexibilität geht verlangt von einem und du hast dann irgendwann an einem gewissen Alter, wenn ich Kanner kriege, schwierig, das an den Hut zu kriegen. Jörgke Bock, wieder zu dir dazu. Wie kann das sein, dass, oder wie können die vielleicht entgegenwirken, dass dann trotzdem irgendwann sich dann am jungen Jahren entsteht, einen Beruf zu lehren, den ihn will machen. Und dann hat er auch vielleicht will es, das wirklich fertig zu machen und auch nur an dem Beruf zu schaffen. Wie kann es das sein, dass dann Biologie so mal so dazwischen kommt? Also ich meine noch immer, dass wenn ihr eine Passion für etwas sucht, wenn ihr etwas studiert, da findet ihr auch einen Platz an dem Domain, also dann normalerweise auch gut, weil da dann eine Passion ist. Ich meine nur nicht, dass Frauen das falsch studieren. Gehen sie sich dann nur nicht genug mehr für am Job zu bleiben, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, das sind wirklich individuell Decisionen. Das spielt sich dann auch, wie gesagt, ganz oft an einer Koppel auf. Nach einer Zeit, ich kann wirklich just roden, dass ich nicht abhält, mit schaffen. Auch wenn ich einen Kant kriegt wird, oder zwei oder mehr kann er kriegt wird, und dass ich trotzdem halt Möglichkeiten hat, für sich zu organisieren. Das kann er können an einer Betreuung sehen, und dass ich einen Beruf aber kann auch weiter ausführen. Ich meine, ich bin nicht, dass es individuelle Situationen sind. Ich meine, du gehst den strukturellen Charakter drunter, weil man das ja aber trotzdem auf einer großen Population gesehen, dass das etwas ist, immer reproduziert, nicht nur in Zuletzburg, auch ganz Europa, in der ganzen Welt. Ich meine, du musst auch da strukturelle Lösungen kommen. Gut, dann hast du das nochmal als Schlusswort für die erste Halbzeit von unserer Emission. Ich sage mal merci bis dahin. Und nach einer kleinen Pause kommen wir dann auf ein ganz anderes Sujet. RTL, Background am Gespräch. Und da zum Thema Waldfrauen, daran da mit meinen Inviten heute im Studio. Gleichstellungsminister Jürgen Bockes, Zentralsekretärin von der Frauensektion von OGBL, Milena Steinmetzer, und der Präsidentin von der Assoziation Stimm von den Überlebenden, Anna Pinto. Ein weiteres Sujet, also den am Kader vom Weltfrauentag leider immer rum abkommt, als die von der Gewalt gegen Frauen, respektive an unsere Breitengraden für ob häusliche Gewalt gegen Frauen. Beim Thema häusliche Gewalt ist es zwar wichtig zu sagen, dass die nicht nimmer von Männern ausgeht und auch nicht nimmer Frauen trifft, weil heute aber der Weltfrauentag ist und wir heute nicht alles können kovrieren, beschränken wir uns dann nur heute auf das Phänomen von der Gewalt gegen Frauen. Einer Leute zu schlagen und zu misshandeln, als ein Straftat, Vergewaltigungen und sexuelle Missbrauch auch. Das heißt, ein paar Bayer, wie Männer und Frauen dieselbe Rechte und Pflichten, mit klaren Strafe sollten sie sich nicht drin halten. Und aber geht es der Fall immer noch immens viel und dafür sind mehr Dachs Frauen wie Männer. Für was, Anna Pinto? Ein gut froh, für was? Das kann ich nicht anfangen. Ich meine, das ist einfach eine Sache von der Mentalität, dass eine Frau einfach mich schwer ist. Und ich meine, Kind einfach von kleinem Mund. Ne? Dafür ist meine Prävention und Sensibilisierung an der Schule immens wichtig. Dass ihn einfach den Kanner von kleinem Mund, dass ihr schon seht, dass ein Jung kann kreischen, dass das überhaupt kein Problem ist. Und soll ihn abhalten, dann den Mädchen zu sagen, ja, schwätz nicht zu hart, lach nicht so, mir lach so, wenn du da sitzt, musst du den Bein überkreizen, weil sonst kannst du aus hysterisch rüberkommen oder provokant oder, und das fand ich, das muss einfach gesagt gehen, dass von kleinem Mund wirklich an der Schule gesagt wird, muss abgehalten gehen, die Klischeen zu machen, dass, ja, wie gesagt, der Junge nicht darf kreischen, nicht sensibel darf sein, nicht empathisch, was auch immer. Nee, für was? Das darf nicht sein. Und ich meine, dass das, was hilft, schon von kleinem Mund, die komische Mentalität, die wir im Moment noch haben, der Mann ist stark, die Frau ist schwach, ein bisschen mehr an Grenzen zu halten. Für was wären sich nicht mehr Frauen gegen das Gewalt und eine Erdrückung? Für was machen viele Frauen da noch keinen Plan dann? Also, Das immer immens schwer, das erklären. Aber wenn ich gucke, was bei uns an, den, an der Assoziation ist, kriege ich immer dieselbe Sachen. Ich kann keinen Plan machen. Ich, zum Beispiel bei einem Viol, ja, das war lo für eine Zeit. Wie soll ich das beweisen? Ich kann das nicht beweisen. Das ist mein Wort ging sein. Und das ist noch immer leider so, dass um und der Victim all diese Sachen zu beweisen. Ne? Das nicht um Aggressor zu beweisen, das nicht gemacht hat, mir das wirklich um der Victim zu beweisen, dass das geschieht. Das. Und das ist eben ein Problem, dass eben Frauen so, also ja, die Frauen, die Victim da sieht, ja, ich meine einfach keinen Plan, mehr geht einfach nicht geglichen. Und dann ist wirklich so ein Combat, ein Chemin du Combattant für eben. Ich, meine, weil ich eben selber los, um eigene Leute da lief, du weißt, wie bei mir hat das 11 Jahre gedauert, die ganze Kampf für die Sachen zu beweisen, für überhaupt für ein Gericht zu kommen, muss ich aber leider so, und das ganz viel planten, einfach klassisch en suite, du wird einfach nicht gemacht, und das ist auch ein großes Problem, an, dass dann die Victimisation sekundär, du wird du gut dann einfach in ähnlich geguckt und du sind zum Beispiel Eltern, die dem Jungen da so ein hey, mach nicht mehr nicht, weil wenn es das müsst, dann weiß ich, für ihn, Lützburg ist leider klein, das ist eben die Spezifität von unserem Land, Schiedfrei kennt Schiedfrei und da weiß ich, was dir passiert ist. Und mein Gott, du musst schummen dann für das, was da geschieht ist. Und das ist ja das, was ich immer so, nee, das ist nicht unter Victim sich zu schummen. Wir haben ja einfach nichts falsch gemacht. Das ist ein Täter. Den Täter soll sich verstoppen. Für Juren, also so, wo ich angefangen und schwätzen und andere Leute, wir sind immer flutiert gehen am Fernsehen oder die Nummern geändert gehen und so. Für uns andere Gimme zu schützen, für das eben nicht, schiet frei weiß, was einem passiert ist. Und schwängen, nee, ich so nicht mehr, das fertig, wir wollen ein neues Gesicht weisen, weil wir nicht für ihn sich zusammensetzen, nicht für ihn, Fiktime, wir wirklich alle gut so und so. Das mir geschieht und das will ich nicht mehr. Hey, war es, und voilà, dann, wie mal sieht ein Täter, oh Gott, ja, da ging das schon mal an den Fokus gesetzt, und dann überlegen sich da nicht. Mehr auch natürlich, die Gesetze müssen etwas hier gehen, und das ist auch ein großes Problem im Moment noch. Mm. Aktuell dauern effektiv Prozeduren immens lang. Auf viel Dossier gehen wieder so ohne Suite klassiert. Wie ist das möglich, Herr Rückobakis? Also, für dich, Madame Pinto hat ganz recht. Prävention ist wirklich high essentiell. Erstens. Zweitens, das darf alles kein Tabu sein. Das gibt ganz viele Plätze dann so in den Teppich gekehrt, Gewalt, das darf kein Tabu sein. Das Problem ist natürlich auch, das hat ganz viele Facetten. Gewalt hat ganz viele Facetten, von physischer, häuslicher, psychologischer, haut Cyberharassment, also die Gewalt, die man haut gesehen, nicht nur gegen Frauen, mehr hauptsächlich gegen Frauen oder ganz oft gegen Frauen, die hat wirklich ganz viele Facetten. Also ich meine noch, die Stimme von den Affen, die muss wirklich, wirklich gehört gehen. Was wir am Mega machen, als die erste Kehr ein Plan d'Action National gegen geschlechterbasiert Gewalt. Das geht noch nicht zu Lützburg. Das ist eine Premiere, wo wir drin schaffen. Wir hatten am Januar eine Season, wo Madame Pinto auch teilgeholt hat. Da hatten wir ganz viele Leute, Akteuren aus dem Sektor für das zu thematisieren. Für mich ist wirklich ganz, ganz wichtig für ein partizipativ und wie soll ich so ein konsultativ Approach zu dem Thema zu haben, weil das ganz komplex und geht ganz, ganz breit an als Gesellschaft, sodass wir vom Sommer eben den Plan d'Action werden können vorstellen. Es geht ganz viel Sensibilisierung, das ist extrem wichtig. Geht aber auch um Formation von verschiedenen Berufsgruppen, ich schätze auch von der Polizei, mit denen wir ganz viel schaffen. Ich meine, da sind wir auch schon gut weitergekommen, dass die mit Täter, auch mit Affen am Kontakt sind, dass die wissen, wen sich da zu beholen hat, weil ich meine, das ist ganz richtig, früher, dann hat den dann auch der Person, dann der Frau nicht geglaubt, dann hat die müssen hier Blessure weisen, dann wurden da zwei männliche Polizisten, hat den da Lust, sich das umzudrehen. Ich meine, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Ich meine, da sind wir am guten Weg für das zu ändern, aber all die Sachen, die müssen auch an den Plan d'Action national fließen. Prise en charge von den Opfer, von den Täter, respektive Täterinnen, also ein Thema, was doch ganz, ganz wichtig ist, dass du Service und Strukturen, die wir heute tun, die am Platz sind, an der geht da ganz viel, und die schaffen auch wirklich ganz gut, dass die auch ob ein mehr koordiniert, otherwise schaffen. Madame Pinto hat eine gesetzliche Kader angeschaut. Ja, ich meine, das sind Sachen, die wirklich ganz konkret aus dem Plan d'Action, den wir am Gang sind, abzustellen, müssen fließen, eine Suivi-Therapeutique obligatoire zum Beispiel. Als eine Idee, ich will auch nicht dem Plan d'Action vorgreifen, weil den aus am Gang geschrieben zu gehen und wie gesagt auch mit den Leuten um Terrain beschwert zu gehen, Täterin ernst zu sanktionieren. Ich meine, das sind die Sachen, wo man konkret durchschaffen. Da hat er ja dann einen großen Plan und ich habe die Impression, den ja. Du brauchst, könnt am Sommer die Stimme von den Überlebenden an der Pinto als ein Urlaubsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt. Mhm. Vielleicht können wir noch kurz drüber gehen, was man da ministerisch schon geschaut hat. Wie gibt Polizei Parke ihre Erfahrungen mit betroffenen Leuten aktuell? Also das muss ich sagen, das muss ich wirklich sagen, es wird viel gemacht, das ist viel, viel besser, ja, das muss ich Ihnen wirklich mit, das, wie Madame Juri Kobakis gesagt hat, das ist immer sputten oben, und ich muss sagen, die Formation ist wirklich den A und O. Am Moment ist es so, dass Police 2 Jahre Stage hat oder ja, lehren, und das ist 1 Jahr dann Theorie und dann 1 Jahr um Terrain, und da haben sie eben 2 Stunden oder 4 Stunden, ich weiß noch nicht mehr genau, das ist ja auch egal, wo Femme en détresse, aber Gott sei Dank, eben Leute, die etwas davon erkennen, dann die Formation extra für häusliche Gewalt und Viol und so weiter geht. Mit meiner Meinung geht das nicht durch. Und dann eine Formation kontinuiert, kann ja nicht sein, dass sind dann Polizist ist und ich meine, Sachen evaluieren und das kann nicht sein, dass dann nichts mehr gemacht wird. Ja. Das ist die eine Sache, da sie so mehr müssen auch mit den, muss einfach integriert gehen, Témoignage noch von eben Survivant, von Überlebenden, die hinnen können vielleicht so Rollenspieler machen. Wieso geht eine Frau nicht? Für was sieht eine Frau, oh ja, nee, das ist alles in der Reihe, ich will aber keinen Plan mehr. Das ist wichtig, weil das kennt auch oft so River, ja, sie weiß nicht, was sie will. Mit das ist nicht so einfach. Also, ich meine, in anderen Ländern, da das auch etwas, was mehr höher so eine Proposition de loi rausbricht, wo mehr eben unbedingt wollen machen, da das der Kontroll koercitiv mal plötzlich bespringen, da das am Anfang der Erklärung, wirklich eine Basis, eine Erklärung, wieso ein Victim nicht geht, wieso ein Victim so reagiert. Und da das wirklich an all, also wirklich, wir wollen wirklich all die Länder analysiert, die Gesetze von all den Ländern analysiert, die wirklich etwas davon erkennen. Und da haben wir Kanada, Schottland, England, Frankreich, und die haben alle gute Kontrollkoercitiv heute zu Lützburg, hier den dann nicht davon. Ich kann das dann kurz erklären, und einfach auf jeden Fall, die Leute, die das überhaupt noch nie hören. Und was geschieht da genau, wie kontrolliert du was? Mais de contrôle coercitif, also am Fungal, d'Erklärung, wie ein Täter, ein Victim kann manipulieren, kontrollieren, und das so ein bisschen ein Vergleich wie an einem, am Krieg. Wie ein Prisonnier, das ist wirklich so ein bisschen das Stockholm-Syndrom, das ist ein bisschen so wie eine Erklärung, wie eine Person so ruf möchte, dass die Person bimol all seine Mäuen, all die logisch Schritte, wo ich gif machen, ich meine, ich kriege immer gesagt, ja, mir fährt was da nicht gegangen, wei, du kannst kein 11 Jahre was mit dem blieben, den nicht zerschlagen, den nicht alles mit dir gemacht, und du bist nicht gegangen, du bist doch so ein starke Frau. Nee, das verliert den, die ganze Mäuen verliert den, und das ist das, was Kontrolle koercitiv kann beweisen, das ist die Violence psychologique, die fängt immer dumm an da unten, fängt niemand, also ganz selten, mit Schlagen direkt an, weil da giffen die meisten Leute vorgehen. Das ist die ganze Gaslighting, den Lovebombing und wie ihn das alles nennt, das ganz so schleichende Prozess, wo ihn Ruf gemacht hat, und mir geht nicht, weil dem Moment, dass sie verliebt, dass sie an der Kuppel, und dann mengt ihn für alle so eine Reihe, für normal, und lese ihn immer mehr, und geht immer mehr weit. Und dann irgendwann ist sie gefangen, dass sie vielleicht Kanada finanziell zu den Haus, zu den Heu, und da will sie einfach nicht mehr weiter, dass sie wirklich gefangen an den Feiermauern. Und das ist am Anfang das, was der Kontrolle koercitiv kann beweisen, die ganz schleichende Prozess da. Und das ist immens wichtig, weil an den anderen Ländern, wie ich schon für drüber genannt habe, da gehen Täter kondamniert für Violence psychologique. Und das geht heute zu Lützburg nicht. Also am Kader, am legale Kader. Eine Violenzpsychologie ist nicht zu beweisen, kriege ich immer gesagt. Doch, weil die anderen Länder können nicht beweisen. Also ich kann mir vorstellen, dass uns Richterin genauso kompetent sind wie die Richterin in Frankreich und dafür sonst mal, dass es möglich ist, die Sachen zu beweisen. Mit muss in den legalen Kader schaffen. Und das ist das, was wir eben eng von den Sachen wollen, ja, das ist uns immens wichtig. Es muss in Giselo als kleines Beispiel, wenn ihr bedenkt, die Polizei geht dreimal am Tag raus für eine Intervention wegen häuslicher Gewalt. Dreimal am Tag. Das muss ihn sich mal bedenken, ne? Dass das ja auch nicht das nicht klang ist, dass wirklich etwas Wichtiges ist, dass etwas, was ganz oft geschieht. Ne? Aber wenn ihr bedenkt, wenn ihr die Zeitung aufmachen und ihr da lesen, dass ihr dreimal am Tag irgendwie an der, auf der Gare zur Schlur gibt, mit da gibt es Leute auf Barrikaden gehen. Die gibt so immer, mein Gott, Lützburg ist so gut in mir sicher. Mit das geschieht, aber bei meistens leider bei Frauen daheim an ihren Feiermauern. Und du hast ein bisschen die Impression, ja, das geht mir dann nicht tun, das ist Privatsache. Und den, aus dieser Mentalität muss ich wirklich rausgehen, es geht schiet für ihn eine Person. Wirklich schiet für ihn eine Person. Mhm. Wenn die Probleme von der häuslichen Gewalt, Gewalt gegen Frauen, ja, die ist ja effektiv dann ganz groß, wie Madame Pinto das schon beschrieben hat, wie wäre das dann einfach noch immer so ein Tabu-Sujet? Finde ich Gesellschaft das normal, Milena Steinmetzer? Ich meine nicht, dass die Gesellschaft es normal findet, wenn es so klar ungeschwärzt wird. Mir das eben, wie gesagt, immer so etwas, was ein bisschen verborgen ist, heißt du, was eben ein schleichender Prozess ist, wo auch oft der Opfer sich nicht unbedingt selber bewusst ist, wie schlimm es ist, weil es eben, mir noch schon geschwärzt, über Prävention, über die Education und so weiter, das schon bei den Kanner muss, am Anfang ungesagt gehen, dass eben auch, wo Klang uns gelehrt wird, dass Gewalt nicht okay ist, dass sie keine Gewalt von den Älteren akzeptiert und so weiter. Da das auch du, wenn es von mir, dass du einen anderen Schwerpunkt für den 8. März gesagt hast, dass nicht nur Gewalt von Frauen muss, also gegen Frauen ungeschwert gehen muss, mehr eben auch Gewalt gegen Männer. Weil andere Familien, wo häuslich Gewalt ist, ist nicht just oft Frauenopfer, mehr sind auch dann Männer auch oft genau. Opfer. Und dann haben wir in so ein Cycle vicieux, den sich da, Cycle la violence, den sich da reproduziert, über Generationen und Generationen. Das heißt, wenn wir wollen, etwas machen, gegen Violenz. An der Zukunft muss man auch unbedingt bei den Kindern aussetzen. Ich meine, das ist extrem wichtig. Anna Peter, dir geht viel an Schulen, die, ja. Die schwätzt mit Jungen. wie ist dann da eher das Gefühl? Also sind dann die jungen Generationen mehr abgeklärt, wie dat die für drauf waren? Oder geht es dann Arabisch? Nein, das müssen wir wirklich mengen, aber leider ist es wirklich nicht so. Also das ist noch oft so, dass ich, wenn ich an die Schule gehe, dass ich dann Mädchen mir da so, ja, wir wissen da, ich hätte aber tatsächlich ein bisschen zu viel getrunken, ja, bon, ja, dann, ja, da hörte mich dann, ja, schon nicht so richtig, nee, schon zwar am Anfang nee gesagt, mir dann noch, boah, nee, nee, als nee, ob es da nur für drinnen nee gesagt ist, und dann noch, du hast getrunken, ja, an, aber das ist kein Grund, wenn ich drogiert, das ist kein Grund, dann, das ist ja, also ja, und das ist das, was den wirklich hin muss antrichtern, das ist ja, ja, also, und all das, das nee. Und ich musste mit dem Steinmetzer wirklich recht gehen, auch mit den, mit den Victimen, Co-Victimen und Victimen von, also als Kant, das ist etwas, was ganz oft vergisst. Es gibt nur einen neuen, also wir haben da doch gefragt, den Knopf, also das Centre National d'Accueil aux Victimes, ich meine, der Mega nennt das ein bisschen anders, voilà. Aber da haben wir das viergestellt gefragt und da war wirklich gesagt, ja, wir da dülten, und da war ein bisschen Kanner vergisst. Und das tut mir ein bisschen, also zum Beispiel, also ich meine, das ist evolutiv, das ist ja normal, dass das nach etwas, was nicht ganz fertig ist, das Projekt. Zum Beispiel, wenn eine Frau, so das meiste ist ja Frau, wenn eine Frau Gewalt erlebt hat, dann die könnte man dem Konto am Knopf. Du hast zum Beispiel kein Krieg viel gesehen. Wie soll das da gehen? Du musst wirklich für uns, also für uns wäre so ein Bahnhaus wie in den skandinavischen Ländern, das wäre dann nicht plus ultra für uns. Aber leider, ich kann dir kurz erklären, was das ist. Der Bahnhaus ist in den skandinavischen Ländern wirklich ein Center, wo die Kanner, also die Bahner heißt Kant auf Skandinavisch. Also, und du sind Kanner wirklich am Fokus. Du gehst Kanner nicht von enger Platz auf die andere trombaliert, wenn hinten etwas geschieht ist. So kann das Missbrauch gehen. Am Moment ist es so, wird zwar gelauscht von der Police Judiciaire, und aber noch immer, dann muss man ein bei bei der Polizei aussuchen. Dann wird es zwar abgeholt, das vorher, das wird abgeholt, mehr. Muss dann bei einem Therapeut, den ich weiß nicht wo aus, und da geht dann Spidol, der Kitfiol, und da geht Thai, und da geht da, und da muss dann hin und hier, und da muss dann einem auf Kot erzählen, da muss dann einem Jüst erzählen, da muss dann, und geht oft ein bisschen, ja, das ziemlich, ja, traumatisch für Kant, weil Kant, ich meine, das ist schon nicht flott, was einem geschieht, also da muss Kant das nach 25 Mal zählen, und das soll nicht so sein. Das soll wirklich ein Center sein, wo Kant wirklich komplett global ja, an Charge geholt wird. Du musst auch ein Suivi psychologisch direkt. Also, am Moment, also so, und das kriegen wir leider all da an der Association mit, das ist so, dass am Moment, wenn der Problem hat, und der braucht ein Psycholog, ein Psychotherapeut, dass da ungefähr zwischen 8 und 12 Monaten muss werden. Wenn deinem Kant oder irgendeinem schlecht geht, dann muss direkt ein Suivi sein. Und das ist auch ein grosser Mangel, wo wir eben so, und da muss wirklich etwas geguckt werden, dass da direkt ein Suivi psychologisch geht, aber spezifisch von Leuten, die wirklich keine spezifisch Formationen haben, wie zum Beispiel der Kontrollkoercitiv, dass ihn eben versteht, wo denn, wieso kann er vielleicht nicht direkt etwas sagen. Muss ich wissen, dass ja meistens, so zum Beispiel bei einem Viol, ganz oft leider einer ist, den ich den Kant kann tun, das an seinem Environnement proche. Jureko Wackes, Madame Pinto hat schon auch geschaut, den Nationalen Center für die Victime von Gewalt. Vielleicht könnt ihr also ein paar Wörter erklären, was das genau ist und was Ziel davon ist. Ja, genau. Also ich meine, Ziel ist, dass ein Victim auf einen Platz geht, wo Tölef bei sie könnt. Wie ihr taut das, was auch beschrieben gehen, geht ihnen vielleicht, wenn ihnen de Courage hat, bei den Doktor, da gesagt, in ein Infirmier, vielleicht braucht ihnen aber ja auch psychologisch oder juristisch Hilfe, muss ihnen auf verschiedene Plätze gehen. Mhm. Wir wollen es dem Affer so einfach wie möglich machen, und dass Hilfe bei der Person könnt, ob es auch für Mannerjährige. Da das lo Projekt, den wir werden April, Mai lo lancieren. Das muss aber ein Pilotprojekt sein, weil man das geht an Etappen abgebaut, das kriegen wir nicht alles direkt perfekt hin. Ich will aber unterstreichen, das geht noch nicht zu Lützeburg, das ist die erste Kehr, dass es so etwas geschieht. Hier könnt ihr, wie gesagt, polizeilich helfen bei der Person, psychologisch helfen, medizinisch helfen, juristisch helfen, könnt bei Daffer. Und ich meine, das ist wirklich der spannende Punkt. Da kann ich natürlich alles, ehe es steht, schon klangschwätzen und geht nicht durch und wir brauchen noch einen Kreis und einen Spielplatz. Ich meine, was wir hier wirklich geguckt haben, dass wir einen Platz haben, der am Zentrum ist, der auch gerecht geht, Mannerjährigen. Das ist ein separater Platz an dem Zentrum, wo der Mannerjährige auch können empfangen gehen. Ich meine, das ist der erste Schritt. Mittelfristig soll den Zentrum dann 24 Stunden, 7 Wochen absehen, soll auch ein Callcenter sein. Wie gesagt, wir müssen da eine Etappe schaffen. Wir teilen das den ersten Schritt. Für mich ist wirklich die, ja, wir nennen das zentrale Urlaufstelle, wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Das geht noch nicht, das müssen wir lo abbauen. Und da schaffen wir natürlich mit der Santé, mit der Justice, mit der Police, mit den Akteuren, die es heute schon gibt. Und es gibt eine ganze Gruppe Akteuren, die eine wunderbare Arbeit machen. Und ich meine, das muss ein Zusammenspiel gehen, weil wir müssen hier alle Gute wirklich denken am Interesse von den Affen. Ich will auch darauf zurückkommen. Ich meine, du hast gesagt, Sensibilisierung ist ganz wichtig. Ich will das auch wirklich unterstreichen. Das ist wirklich den A und O. Auch Schule gehen ist ganz wichtig. Ich mache das auch. Wir haben auch am Kader von Frauendach mit Jonke geschwärt. Ich muss nur so eine Menge Erfahrung aus, das interessiert sie mehr oder Männer, wie ich dann angefangen habe, über die Zentralurlaufstelle zu schwätzen. Da sind sie aber bemal erwischt, dann haben sie eine ganze Gruppe vorgestellt. Ich wurde am Anfang vorsichtig nicht so richtig, soll ich das mentionieren? Ich finde, du mentionierst dann, du bemal kommen wirklich eine ganze Serie von Frauen, von mir, dass ich auch gesagt habe, ja, also ich kann eine Freundin, da war schon viermal, und die Polizei war auch nicht so richtig dann präsent, dann sind das Raunen sich nicht an. Also da wurde dann Bemol den Interesse extrem groß für mehr Informationen über die Zentralurlaufstelle zu kriegen. Wie gesagt, für mich ist das wirklich eine ganz große Priorität, weil wenn man effektiv hat, Violence domestique, das ist logisch eh wolle, das sind aber effektiv auch 88 Interventionen am Mond. das gesucht gehen, das sind da drei den Tag, also wir haben hier Statistiken zu Lützeburg, die weisen wirklich, dass das mal ein Problem auch hier haben. Das ist die Polizei gerufen, ja, genau. Das ist dann, wie ihr seht, der Tip of the Iceberg. Ich meine, wir haben auch neue Service kreiert, den Lotus von der Croix Rouge zum Beispiel, schaffen mit mannerjährigen Autoren. Ja, das Frauen da, wie gesagt, auch Männer sind Victimen. Wir haben letztes Jahr Infomann kreiert für eben männliche Affen, weil auch das ist eine Realität hier zu Lützeburg. Ich mich denke, das ist wirklich ganz, ganz viel auch, auch im Kontext von der Sensibilisierung. Für die, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, auch allein vom Eric Lamaine, über das Sujet von Gewalt, denn auch die verschiedenen Facetten von Gewalt wirklich ganz, ganz schön. Das ist keine schöne Thematik, mit also ganz schönen Film, wo wir auch mit Tim, mit seiner Equipe zusammen schaffen, für den Film die Leute auch mit Not zu bringen, mit Panels, das also auch ein Teil von unserer Sensibilisierungsarbeit. Mhm. Und Herr Pinte, dir geht wie gesagt viel an Schulen. Wie informiert sind dann Schüler los schon über das, was das aktuell geht? Es geht ja schon Mesuren, es geht ja auch Plätze, wo ich zum Beispiel kann hingehen. Mhm. Wenn etwas geschieht, auch ohne, dass ich direkt mal planen möchte, wie bekommt das das? Also gut, nicht bekannt. Wenn, also zum Beispiel, wenn man daran denken, geht der Numedo. Numedo ist wirklich etwas, was seit ungefähr 6 Jahren geht. Numedo ist ein Platz, wo ich kann, also geht es 4 Mal hier im Land, wo ich da hingeht, für, wenn ich zum Beispiel missbraucht gehe oder eben am Kader von Violence Domestique. Kann du hingehen und sehen, dass ich nicht direkt einen Plan mache, für eine Raison X. Da kann ich einfach hingehen und all die Sachen dokumentieren, Blessuren dokumentieren lassen oder eben die Kit-Viol machen, wo ich dann eben ja, die Beweise kann wenigstens halten. Und sie halten so ungefähr bis 10 Jahre. Aber wenn ich da Kraft genug hat, wenn ich sich psychologisch vielleicht auch gerabt hat, und sieht, voilà, los ich stark genug, ich will einen Plan machen, da kann ich eben hingehen, den Dossier kriegen und dann hat ihn irgendetwas für ihn gerichtet. Und dann könnt das nicht, dass ihr seht, ja, dass man für 3 Jahre geschieht, mir ist okay Beweis, und ich kann ja das Wort gegen Wort, und du hörst ja etwas. Mir Leute, ist das wirklich nicht bekannt, wenn ich an die Liste gehe und schwätze davon, boah, dass die Schüler nicht mitkriegen, verstehe ich. Mir, zum Beispiel Profen, die kennen das doch nicht, sogar Leute vom CEPAS selber, die es nicht kennen. Und da sag ich mal, du hast wirklich ein, du musst wirklich mehr darüber geschwätzt gehen. Und ich so nicht mehr, wenn ich gesagt, ich meine, wir hatten einen super Value, du hast wirklich gesehen, ob Ball, 100 Meter hat ihn eben raus, Plakate mit den Politikern. Wenn ihn das ein bisschen auch so machen für eben Sensibilisierung, dass in wirklich Landstraßen, wenn die Leute fahren und sie das gesehen, auch geht es nicht. Oder ganz zum Beispiel bei Bushäusern, ja, da sind da zum Beispiel da Plakate mischt, Umedo, Basto, also das geschieht, da kannst du da und da Hölle sicher gehen oder das Site von megaviolence.lu. Ich meine, do, da gibt bestimmt Leute auch mehr, ja, die Leute geben mehr Wissen, wo in Hölle kann sicher gehen. Das ist aber ganz oft das, wo wir hören, ich weiß nicht, was ich soll machen, ich weiß nicht, wo ich Hölle soll sicher gehen. Und da sehen die sich, du gesagt, ich muss noch mehr gemacht gehen. Ne? Und eben auf verschiedene Plätze, weil muss ich daran denken, ein Person, die häusliche Gewalt, die hat vielleicht keinen Aktien auf ein Telefon, die hat vielleicht keinen Aktien auf Internet. Ich weiß von mir, du hast den Modem einfach ausgemacht, wenn der Conjoint nicht da war, dann ja, da war es das, dann hast du keinen Aktien, aber die Schnaps, ich konnte nicht anrufen, ich konnte nicht. Ja, voilà, der Schlüssel geht weggeholt, paar Bäuerin geht weggeholt, aber ja, wat, wo geht dann ein Frau aber automatisch, sie geht ankaufen, sie geht bei einem Doktor mit der Kanne, sie geht eben einen Bus holen, und da müssen dann echt so Sachen machen, wo ihnen dann wirklich, wo sie aber eine Aktie haben. Das ist immens wichtig. Mhm. Das wäre ja eine ganz konkrete Mesure, es sind so Mesuren an ihrem nationalen Plan vorgesehen. Jurico Backes. Alles, was weiter Kommunikation ist, natürlich extrem wichtig, weiter sensibilisieren ist ganz wichtig. Eine andere Rolle ist also auch, dass wir unser Dispositiv verbessern und verstärken, nicht nur um legalen, sondern auch, weil zum Beispiel Vorgehen geht, wo Frauen können helfen, sich in dem auch ein neues Projekt zu rümmeln, wo wir 21 neue zusätzliche Plätze können haben für Frauen, die dann auch ganz oft mit Kanner, Unikanner, aber auch ganz oft mit Mat kann er eben hölf sich ich mengen weiter an verbessert kommunizieren ich mengen dat dat alles was man wirklich all da so gut wie möglich an immer besser machen wie gesagt wir haben ein Dispositiv en place ich mengen den aus schon ziemlich extraordinär in unserem Land mit anderen Ländern vergleich dass man weiter drauf schaffe für den zu verbessern ich mengen da das ein Teil von Menge Arbeit an das wird dann noch an den Plan d'Action national mal drauf lesen. Gut, dann hören wir das mal als Schlusswort, weil wir sind nämlich schon am Ende dieser Zeit von dieser Emission. Es gibt noch viel zu schwätzen, wie immer. Damit ist um 3 Uhr. Ostern macht Feminist an der Stadt. Los geht auf der Pariser Platz. Dem nur wie Amateur und Männer und Frauen. Die sich wollen engagieren, dass die Reste, die wir haben, da bleiben, wo sie sind. Nächste Woche beschäftigt sich auf dieser Woche ein Rund von Oppositionspolitiker mit dem, was der Punkt der USA, Ukraine und Defense aktuell so los ist. Ich so ein Menge Inviten haut viel. Vielmals merci für das Kommen und für das Diskutieren. An erster Pause, vielmals merci für das Nullauschen und einen ganz schönen Weekend.